morgen gehst du für lange Zeit fort. Für ein Jahr und du gibst mir dein Wort, dass du mich nicht für immer verlässt. Leg dich lieber nicht fest. Denn ich weiß, dass der Tag kommen muss, wo ein flüchtiger Brief oder Gruß mir verrät, wie fremd du mir schon bist und du mich bald vergisst. Aber wenn du schon nicht bei mir bleibst, will ich, dass du mir schreibst, was du denkst, was du treibst. Denn vergiss nicht, auch ich, das ist klar, bin danach diesem Jahr nicht mehr der, der ich war. Trennung warten, allein sein, sagst du, gehört nun mal zum Leben dazu. Das mag richtig sein aus deiner Sicht, nun ich halte dich nicht. Und du denkst dir, es tröstet mich jetzt, wenn du sagst, dass man zu guter Letzt nur behält, was man loslassen kann. Gut, ich glaube daran. Aber wenn du schon nicht bei mir bleibst, will ich, dass du mir schreibst, was du denkst, was du treibst. Denn vergiss nicht, auch ich, das ist klar, bin dann nach diesem Jahr nicht mehr der, der ich war. Morgen gehst du für lange Zeit fort, für ein Jahr, und du gibst mir dein Wort, dass du mich nicht für immer verlässt. Leg dich lieber nicht fest.